Deutschlandfunk, Radionacht. Symphonischer Rock, Progressive Rock. Willkommen zur Radionacht. Der Schwerpunkt in dieser Stunde ist aktueller Progressive Rock. Sounds to where and the words you said I was all memories. In der Welt des Progressive Rock stellt die Formation Gong eine Legende dar. Seit Ende der 60er Jahre existiert die Band schon um Frontmann David Allen. Die musikalischen Feldforschungen haben diese Band berühmt gemacht. Die Geschichte von Gong ist auch ein eigener Kosmos, in dem viele Künstler auftauchen, die auch solo erfolgreich waren. David Allen verstarb 2015. 2016 erschien das Album Rejoice I'm Dead, das von den übrigen Mitgliedern in London eingespielt wurde. Wir hörten daraus den Song Insert Your Own Prophecy. Prog-Rock, das ist ein Genre, das bestimmt nicht gerade zu den kommerziellsten Gattungen der aktuellen Musik zählt, aber seit den späten 60er Jahren immer wieder neue Formen und Protagonisten findet. In Amerika sind das Gruppen wie The Mars Volta oder Dredge oder die New Yorker Formation Eden Song, die im letzten Jahr ihr Album Years in the Garden of Years veröffentlicht hat. Das Album bringt uns zurück zu vertrackten Arrangements von Gruppen wie Jethro Tull oder Gentle Giant. Man kann sagen, ein zeitloses Werk. Hören wir Eden Song mit In the Longest of Days. As we first dance upon the earth, our tomorrow's westbound rise. There's too much to be done to sit and watch the skies. The cold northern wind brings late morning rain. The darkened clouds roll in. Saw an old man headed west, so feeble and slow. He said, "Son, for a young heart, I'd soon rock the home that I know." A boy passed the running east, seeking knowledge and truth. But his smile was taken, a child mistaken, forsaken so quickly. To the earth that will claim us soon, before the end of Früher waren es Bands wie Pink Floyd oder Genesis. Heute ist es zum Beispiel ein Typ wie der Brite Stephen Wilson, der das Progressive Rock Erbe weiterleben lässt. Mit Transients ist Ende 2016 eine Art Best of Wilson erschienen, die die zugänglichere Seite von ihm präsentiert. Die für die Compilation ausgewählten Songs entstanden zwischen 2002 und 2015 und zeigen auch seine Affinität zu eingängigeren Musik, also eingängigeren Stücken. Doch was Wilson ausmacht, ist A, sein Geschichtsbewusstsein und seine Kenntnisse über Progressive Rock, die immer wieder durch seine Songs durchscheinen und die Arrangements, in der er sich verpackt, beispielsweise Harmony Korine. Thank you. Seit mehr als 25 Jahren überrascht die schwedische Band Opeth ihre Fans mal Death Metal, mal Classic Rock, aber immer mehr Prog Rock und Metal. Die aktuelle oder das aktuelle 12. Album Sorceress stieg sogar kurz auf Platz 1 der deutschen Albumcharts ein. Sänger und Gitarrist Michael Akerfeld versteht sich hier auch als erstklassiger Musikkenner, der die Balladen von Bands wie Moody Blues oder Led Zeppelin wohl viel gehört haben muss und uns mit dem neuen Album zurück in die ausufernden 70er Jahre nimmt. Doch Opeth wirken ja nicht angestaubt, sondern mit ihrem neuen Werk eher verkopft proglastig. Hören wir mit Sorceress das Titelstück. Empty, the soul, great glow. Oh, well, now the lesser be in the road. In der progressiven Rockszene sind sie längst ein Begriff, wenn nicht eine Institution. Gemeint ist die britische Band Pineapple Thief. Sie liefern konstante Qualität, die sie mittlerweile über 11 Studioalben entwickelt haben. Mit Your Wilderness erschien im August letzten Jahres das neue Werk der Band mit Gastauftritten von Musikern aus Porcupine Tree, Supertramp oder Caravan. Kurz gesagt, alles andere als musikalisches Fastfood. Hier sind Pineapple Thief mit Tear You Up. We'll be right back. Es gibt auch immer wieder jüngere Bands, die sich am Erbe des Prog-Rock versuchen. Das Schöne an dieser Spielart ist, dass vieles erlaubt ist und es insofern auch schwer ist, dass dieses Genre irgendwie einstaubt. Die österreichische Gruppe Second Relation hat im letzten Jahr mit Ino ihr drittes Album veröffentlicht. Zwischen Artrock, Prog-Metal und elegischem Songwriting hat diese Gruppe ihr Zuhause gefunden. Hören wir Second Relation mit White Mirror. Cozy cafe sits Eno. Thoughts lost in a white foam of a cappuccino. White foam she brushes from her lips with the river. Her eyes, a chill runs down her spine. Fact is, elusive again. Are these eyes looking for me? Fact is, elusive again. Who is there? Who is there? Nervously, she keeps staring on the table in front of her. Inside, mentally she scratches the dried up cold coffee with a small spoon. Can you hear her heart beating? A white mirror covers the wall, and she looks, loses herself. When light a flash, two eyes, not her own. Glancing back to where those eyes had been, but they seem gone. There's relief, but disappointment too. Old habits instead of new challenges. Again, this standby mode, the usual lethargy takes hold. She's back to her tedious life. Up her head, she looks straight into his eyes again and again. Soon they smile, Als die britische Formation Tesseract im letzten Jahr ihr aktuelles Doppelalbum Polaris Array veröffentlichte, waren sich viele Kritiker einig, hier ist ein großes Werk entstanden, hier trifft Post-Post-Rock auf Progressive Metal, auf sublimes Songwriting. Eigentlich braucht diese Musik keine Videos mehr, denn die passiert im Kopf. Tesseract, das wird eine Gruppe sein, die vielleicht nicht Muse vom Thron stößt, aber sicher noch viel größer und bekannter wird. Das Potenzial ist sehr groß. Hören wir zwei Songs, Messengers und Cages. Messengers, Abschließend möchte ich diese Stunde mit der polnischen Band Riverside. Progressive Rock ist zwar immer noch ein kleiner Teil des Musikgeschehens, dafür aber eine internationale Sache geworden. Gute Bands kommen halt nicht nur aus England oder aus den USA, sondern zum Beispiel auch, wie gesagt, aus Polen. Die Gruppe Riverside zum Beispiel, die schon im Vorprogramm von Dream Theater gespielt hat. Hören wir bis zum Kalenderblatt vom Album Love, Fear and the Time Machine den Song Under the Pillow. Day by day, growing delusions in the blue flower pots. Your filter bubble on the touchscreen display has recommended to you what you should want. While you've been watching too much daytime TV, dreaming on demand. Tomorrow just became yesterday, made you crawl again under the bed cover. Hey, you rise and shine. You must learn to stand your.